WDR 5. Neugier genügt. Marty! Du musst mit mir zurückkommen! Wohin? Zurück in die Zukunft! Mit diesen Worten endete 1985 der erste Teil der Zeitreisetrilogie Zurück in die Zukunft und markierte gleichzeitig den Anfang für Teil 2. Im ersten Film war der 17-jährige Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, noch zurück ins Jahr 1955 gereist. Der nächste Film wagte nun den Sprung nach vorn. Die in einen Sportwagen eingebaute Zeitmaschine sprang vom Jahr 1985 aus, 30 Jahre in die Zukunft. Wo sind wir? Wann sind wir? Um 16.29 Uhr am Dienstag, dem 21. Oktober 2015. 2015? Das bedeutet, wir sind in der Zukunft? Vieles von dem, das sich die Drehbuchautoren in den 80er Jahren für das noch weit entfernte Jahr 2015 ausdachten, ist tatsächlich eingetreten. Videotelefonie ist möglich und eine Anrufererkennung gibt es auch. Arbeitgeber überwachen die Kommunikation ihrer Angestellten, Drohnen erledigen Botendienste und überall dominieren Flachbildschirme. Sie bieten eine unglaubliche Auswahl an Kanälen und können per Sprache aktiviert werden. Okay, ich brauche die Kanäle 18, 24, 63, 109, 87 und den Wetterbericht. Andere Entwicklungen, wie zum Beispiel die Inflation, sind noch nicht so weit vorangeschritten, wie noch in den 80ern befürchtet. Geh rein und bestell dir eine Pepsi. Hier ist ein 50er. Und einige Modetrends sind uns auch erspart geblieben, zum Glück. Krempel die Hosentaschen raus. Alle Jungs in der Zukunft lassen die Hosentaschen raushängen. Auf die fliegenden Autos warten wir immer noch vergeblich. Das Internet und seine Möglichkeiten hat der Film gar nicht vorhersehen können. Eine Kündigung wird noch per Fax verschickt. Ich wollte ihn reinlegen. Lesen Sie, ich wollte früh ein Fax schicken. Sie sind gefeuert. Sie sind gefeuert. Sie sind gefeuert. Sie sind gefeuert. Auch wenn einige Prophezeiungen der Science-Fiction bisher noch nicht eingetreten sind, so setzt der Weitblick einiger Autoren uns immer wieder in Erstaunen. Und ganz nebenbei verrät das entworfene Bild der Zukunft eine Menge über die Zeit, in der sie erdacht wurde. Trinken wir auf das unentdeckte Land, die Zukunft. Hamlet, dritter Akt, erste Szene. Sie werden Shakespeare erst wirklich genießen, wenn Sie ihn im klingonischen Original lesen. Lange bevor es Mobiltelefone gab, sprach Captain Kirk schon in seinen Kommunikator. This is Captain James Kirk of the USS Enterprise. Aber auf das Heraufbeamen warten wir immer noch. Eagle looking great. Als Neil Armstrong den Mond betrat, the Eagle has landed. War Perry Rhodan schon längst da gewesen. Perry Rhodan, SOS aus dem Weltall. Aber Linienflüge zum Mond werden immer noch nicht angeboten. Die flachen Tablet-Computer gab es schon in 2001 Odyssee im Weltraum zu sehen. Aber noch ist kein Computer so schlau wie der HAL 9000. Es tut mir leid, Dave, aber ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Autos können inzwischen mit uns reden und alleine einparken. Wie Sie wünschen, Mr. Knight. Aber fliegen können sie immer noch nicht. Die Geschichte der Science-Fiction beginnt genau hier. Der Stern Sirius im Sternbild Canis Majoris. 8,6 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ihn umkreist ein gewaltiger Planet. Millionenfach größer als die Erde. Und Wesen leben auf diesem Planeten 7000 Meter groß. Ein Planet der Giganten. Übermenschlich auch in ihren Fähigkeiten. Über 1000 Sinne verfügen die mächtigen Sirianer. Über 1000 Sinne verfügten die Sirianer. Paris, im Jahr 1752. Die fantastische Geschichte von den riesenhaften Bewohnern eines fremden Planeten stammt aus der Feder des Philosophen François-Marie Arouet, besser bekannt als Voltaire. Voltaire, der durch seine harsche Kritik an Feudalherrschaft und Absolutismus zu einem der Vordenker der Französischen Revolution wurde, war darüber hinaus ein vielgelesener Lyriker, Dramatiker und Erzähler. Sektenforscher Micromegas. Doch seine Forschung wurde ihm zum Verhängnis. Micromegas wird wegen seiner Abhandlungen über die winzigen, nur 30 Meter großen Insekten des Planeten der Ketzerei angeklagt und nach einem 200 Jahre währenden Prozess für 800 Jahre von seinem Heimatplaneten verbannt. In Voltaires Geschichte beschließt der verbannte Forscher, die Zeit zu nutzen, um das Universum zu bereisen und dabei seinen Horizont zu erweitern. Auf der Erde, einem winzigen Planeten, der um eine gelbe Sonne kreist, entdeckt Micromegas zunächst winzige Wale, dann winzige Schiffe und schließlich auch winzige Menschen. Und Micromegas ist höchst erstaunt, als er erfährt, dass diese Menschen nicht nur über eine Sprache verfügen, sondern in dieser auch Debatten führen über Fragen der Philosophie. Durch die gesamte Geschichte zieht sich Voltaires Kritik am Weltbild der Kirche. Er lässt seinen außerirdischen Philosophen lauthals auflachen, als die Erdlinge ihm die Theorien Thomas von Aquins erklären, der glaubte, das Universum sei allein für den Menschen erschaffen worden. Um seine Welt zu karikieren, schuf sich Voltaire eine neue Welt, in der Gesetze galten, die außerhalb der Erkenntnisse der Wissenschaft lagen. Die Welt der Science Fiction war geboren. Es war eine trostlose Novembernacht, als ich mich daran machte, meinem Werk den lebendigen Odem einzublasen. Beim Schein meiner fast ganz heruntergebrannten Kerze sah ich, wie sich das Auge der Kreatur öffnete. Ein tiefer Atemzug dehnte die Brust. Die Glieder zuckten krampfhaft. Auch wenn Frankenstein heute oft der Horrorliteratur zugeordnet wird, so ist Mary Shelleys Geschichte aus dem Jahr 1818 doch der erste Science-Fiction-Roman. 1780 hatte der italienische Arzt und Anatom Luigi Galvani entdeckt, dass Stromeinwirkung die Muskeln toter Tiere zur Kontraktion bringen kann. Die Entdeckung hatte zahlreiche Debatten und wilde Spekulationen ausgelöst. Die Wissenschaftler nahmen an, dass die Elektrizität ein zentrales Merkmal des Lebens ist. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm man elektrische Experimente an den Leichen Hingerichteter vor. Einem Londoner Arzt gelang es, am Leichnam eines verurteilten Mörders so starke Muskelkontraktionen hervorzurufen, dass die anwesenden Zeugen glaubten, der Hingerichtete würde von den Toten auferstehen. Er lebt! Doch das Wesen, das Viktor Frankenstein erschafft, ist kein Monster. Es ist ein moderner Prometheus, der den Menschen ganz neue Ansichten bringt. Viktor Frankensteins Kreatur ist Vegetarier. Meine Nahrung ist nicht wie die der Menschen. Ich töte nicht das Lamm, um meinen Appetit zu stillen. Nüsse und Beeren gereichen mir zur Nahrung. Und ich werde schlafen auf einem Bett aus trockenem Laub. Und die Sonne lässt mein Essen reifen. Mary Shelley und ihr Ehemann, der Dichter Percy Shelley, gehörten einer Gruppe an, die im Vegetarismus die Zukunft der Menschheit sah. Percy Shelley war davon überzeugt, dass Krankheiten an Körper und Geist in Zukunft überwunden werden könnten, wenn der Mensch nur auf die widernatürliche Angewohnheit, Fleisch zu verspeisen, verzichten würde. Mary Shelleys Geschichte war das Ergebnis eines Wettbewerbs unter Freunden. Zusammen mit ihrem Mann, sowie dem Dichter Lord Byron und dessen Leibarzt, verbrachte sie den Sommer des Jahres 1816 in der Schweiz. Die starke Aktivität eines indonesischen Vulkans hatte jedoch Folgen für das globale Klima, so dass 1816 als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte einging. Das kalte Wetter zwang die Reisegruppe dazu, den Sommer im Haus zu verbringen und sich Gruselgeschichten auszudenken, während sie durch die regennassen Fenster auf den Genfer See blickten. Kapitän! Sehen Sie da im Wasser! Ein Ungeheuer! Nein, das ist ein Boot! Ein Unterseeboot! Zwar war das U-Boot im Jahr 1870 schon erfunden, doch das Unterseeboot, das Autor Jules Verne für seinen Roman 20.000 Meilen unter dem Meer erdachte, überstieg die kühnsten Ingenieursträume seiner Zeit. Die Nautilus. 70 Meter lang, 70 Meter 8, lang Meter breit, 8 Meter breit, ein Koloss von 1500 Tonnen, der mit einer Geschwindigkeit von 54 Knoten 54 durch die Knoten. Weltmeere jagt. Nemo, der indische Kapitän der Nautilus, befindet sich auf einem Rachefeldzug gegen die Unterdrückung und all jene, die das friedliche Miteinander der Menschheit stören. Amerikanisches Kriegsschiff direkt voraus, Captain! Dann bringen Sie die Nautilus auf Rammgeschwindigkeit, Bootsmann. Aye, aye, Captain! Noch heute ist die Nautilus unerreicht. Zwar gibt es inzwischen U-Boote, die das von Kapitän Nemo an Größe übertreffen. Doch auf die sagenhafte Geschwindigkeit von 54 Knoten, rund 100 Stundenkilometer, kommt nicht einmal das modernste Atom-U-Boot. Aber Jules Vernes Geschichte ist nicht nur eine technologische Vision. Wenige Jahre vor dem Erscheinen von 20.000 Meilen unter dem Meer war in Indien der Sepoy-Aufstand blutig niedergeschlagen worden. In Bengalen rebellierten Anfang der 1860er Jahre Bauern gegen die Ausbeutung durch die britischen Kolonialherren. Der Rachefeldzug seines Kapitän Nemos war inspiriert von den Vorgängen in den britischen Kolonien und stellte die Frage, was, wenn die unterdrückten Völker der Welt einmal über die technischen Möglichkeiten verfügen würden, ihren Unterdrückern die Stirn zu bieten. Auch den Engländer Herbert George Wells beschäftigte die Kolonialpolitik seines Heimatlandes. 1898 entwarf er ein satirisches Drohszenario und ließ eine noch viel größere Kolonialmacht über das britische Empire herfallen. Die Marsianer! Metallen glänzende, dreibeinige Kampfmaschinen. Jede größer als ein Haus fallen über den Süden Englands her und töten die Menschen mit Hitzestrahlen. Berühmt wurde der Krieg der Welten auch durch die spätere Hörspieladaption, die durch ihren dokumentarischen Stil einige Radiohörer in Angst und Schrecken versetzte. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. Lord, they're turning into flames. Ah! The whole sea is caught up by the woods of... Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. Es ist eine Zeit großen technologischen Fortschritts, in der H.G. Wells lebt und arbeitet. 1879 war die Glühbirne erfunden worden, 1883 das Maschinengewehr, 1884 der Benzinmotor und die Dampfturbine. 1885 wurde in Chicago das erste moderne Hochhaus fertiggestellt und 1887 spielte das erste Grammophon. H.G. Wells stellt sich die Frage, Wenn die Menschheit in nur so wenigen Jahrzehnten so weit vorangeschritten ist, wie überlegen würde eine außerirdische Zivilisation sein, die uns um 100 oder sogar 1000 Jahre voraus ist? Ende des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung von einer Zivilisation auf dem Mars weit verbreitet. 1877 hatte man mit Hilfe des Teleskops die sogenannten Marskanäle entdeckt. Viele Wissenschaftler waren davon überzeugt, dass diese Linien die künstlich geschaffenen Wasserstraßen einer Marszivilisation seien. Erst die Expeditionen der Raumsonden in den 1960er und 70er Jahren zeigten, dass es sich bei den Marskanälen um natürliche Canyons, Abstufungen im Gelände oder optische Täuschungen handelte. Was, wenn sie kommen? Was, wenn die Marsianer kommen? Die Menschheit wäre ebenso chancenlos gegen diese Invasoren, wie es etwa die Ureinwohner Tasmaniens einige Jahre zuvor gewesen waren. Britische Siedler und Soldaten hatten das Volk, dessen Geschichte 10.000 Jahre zurückreichte, binnen weniger Jahre komplett ausgerottet. Während Krieg der Welten den Angriff einer fremden, fortschrittlichen Technologie auf das viktorianische England darstellte, fantasierte eine Erzählung, die nur wenige Jahre zuvor erschienen war, wie sich die Zivilisation und Technik auf der Erde weiterentwickeln würden. Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887 von Edward Bellamy, Massachusetts. Die Stadt Boston im Jahr 2000. Die Luft ist sauber. Schornsteine stören das Bild der Stadt ebenso wenig wie Reklameschilder, denn das konkurrenzlose Zentralkaufhaus von Boston hat keine Werbung nötig. Welcome, shoppers. Jeder Mensch arbeitet entsprechend seiner Fähigkeiten und leistet seinen Industriedienst zum Wohl der gesamten Menschheit. Kinder werden individuell gefördert, wobei den Schwächsten die meiste Hilfe zukommt. Und ein Netz von Rohren versorgt sämtliche Haushalte mit Musik. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Gesellschaft hat Krieg und Religionen abgeschafft und ebenso das Geld. Das individuelle Guthaben eines jeden Bürgers wird auf Karten abgespeichert. Thank you. Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 ist vor allem dafür bekannt, dass er die Erfindung der Kreditkarte vorwegnahm. In der Welt von Edward Bellamy herrscht, auch wenn das Wort im Roman nicht vorkommt, Sozialismus. Viele hegten damals die Hoffnung, die große soziale Ungleichheit des 19. Jahrhunderts würde in der Zukunft durch den technologischen Fortschritt besiegt werden. Eine Zeit, in der alle zusammen am Gemeinwohl arbeiten, in der Krieg und Hunger besiegt sind, scheint aber von unserer Gegenwart aus ebenso weit entfernt wie damals, vom Jahr 1887 aus betrachtet. In den 1920er und 30er Jahren wird Science Fiction durch Kino und Comics zum Massenprodukt. Die Action steht im Vordergrund. Philosophische Gedanken über die Zukunft unserer Gesellschaft stehen hinten an. Die Helden dieser Zeit heißen Captain Future, Buck Rogers und Flash Gordon. Und alle erfinden eine Zukunft, in der es von fantastischer Technik nur so wimmelt. Überlichtschnelle Raumschiffe. Teleportation. Strahlwaffen. Antigravitationsgürtel. Siedlungen auf dem Grund des Ozeans. Reisen durch die Zeit. Von all diesen Entwicklungen träumen wir heute immer noch. Aber was würde ein Besucher aus der Vergangenheit wohl zu unserer Zeit sagen? Die Rechenmaschinen von 3 Milliarden Menschen sind an ein weltumspannendes Netzwerk angeschlossen, durch das sie 24 Stunden am Tag Zugriff auf das gesamte Wissen der Welt haben. Alle Geschichten, Bilder, Nachrichten, Filme und Lieder sind entstofflicht und bestehen nur noch aus einem Code aus verschiedenen Kombinationen von 1 und 0. Satelliten umkreisen den Planeten und ermöglichen Gespräche zwischen Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten in Echtzeit. Verbrecher können anhand mikroskopisch kleiner Rückstände am Tatort eindeutig identifiziert werden. Ein sterbenskranker Mensch kann durch die Transplantation von Organen weiterleben. Klingt das nicht wie Science Fiction? Aber fliegende Autos haben wir immer noch nicht bekommen. Naja, vielleicht muss Marty McFlys Zeitmaschine doch noch einmal 30 Jahre weiter in die Zukunft springen. Zurück in die Zukunft! Vielleicht gilt ja für das Reiseziel 2045. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.